5.03 Uhr, der RSH-Report mit Jörg Wilhelmi. Warm und sonnig, die Tagestemperatur verstärkt. Es ist 14.58 Uhr, das war der RSH-Report mit Jörg Wilhelmi, das Neueste aus aller Welt bei RSH, immer um 5 Uhr. Noch ein Bild. Sicher ist sicher. Der Commodore 64. Der meistgekaufte Heimcomputer. Es ist 3:01 und hier sind die neuesten Radio Schleswig-Holstein-Temperaturen. List 17 Grad, Schleswig 26 Grad, Kiel 28 Grad, Neumünster 29 Grad, Lübeck 28 Grad und Hamburg 28 Grad. RSH-Vorfahrt. Radio Schleswig-Holstein. Hier ist Joachim Steinhöffel. Hier ist Radio Schleswig-Holstein mit Joachim Steinhöffel und das war Marvin Gaye mit Sexual Healing. Und wenn ich ehrlich bin, von dieser Medizin könnte ich hin und wieder auch ein bisschen gebrauchen. Es ist 15.15 Uhr, hier ist Radio Schleswig-Holstein. Gehören Sie auch zu den Leuten, die nie ohne ein Buch im Gepäck reisen oder sich an Ort und Stelle eins kaufen? Dann haben Sie es noch leicht. Ein Künstler wie Leonard Bernstein stellt höhere Ansprüche. In seinem Hotelzimmer hat bitteschön ein Flügel zu stehen. Das Zimmer, das er zurzeit in Kiel bewohnt, weil er hier morgen ein Konzert des Schleswig-Holstein Musikfestivals gibt, ist ein Apartment und befindet sich im 6. Stock des Hotels. Kennen Sie Hotelfahrstühle? Da nehmen Sie mal einen Flügel mit rein. Nun hat der Bernstein seinen nicht im Handgepäck, sondern lässt ihn aus Hamburg leihweise nach Kiel liefern. Und selbst zu tragen braucht er ihn auch nicht. Zuständig sind die Klavierfirma und das Hotel. Ich fragte den Hoteldirektor Volker Kletthofer, wie kriegt man einen Flügel in Leonard Bernsteins Zimmer im 6. Stock? Dieser Flügel musste erstmal auseinandergenommen werden, sprich die Lyra getrennt werden, die Beine ab, dann wurde er schräg in den Lastenaufzug gesetzt. Rauf in die 6. Etage. In der 6. Etage selbst wurde er von 4 Personen bis in dieses Apartment reingestellt, im Apartment wieder zusammengebaut. Und nach einer guten halben Stunde war denn der Flügel so gestimmt, dass wir hoffen, dass Leo Bernstein einen akustisch guten Flügel vorfindet und selbst vielleicht das ein oder andere Mal auch spielen wird. Zeit dazu kann er wohl finden, denn er bleibt voraussichtlich bis zum 4. Juli in Kiel. Damit wir uns nicht missverstehen, weder das Urlaubsbuch noch der Flügel im Hotelzimmer sind purer Luxus. Ein Techniker hat schließlich auch meistens einen Schraubenzieher bei sich. Leonard Bernstein wird morgen Abend in der Kieler Ostseehalle Haydns Schöpfung dirigieren. Thomas Schröder für RSH. Hier ist Radio Schleswig-Holstein, die einzige Station, die zählt. Und hier ist die neue Single der göttlichen Madonna, Papa Don't Preach. RSH. Das war Madonna und Papa Don't Preach, die RSA Kraftrelle. Ja. ein Bild. Und noch ein Bild. Und noch ein Bild. Das ist Agfa Maxi, der neue Film von Agfa. Drei Bilder mehr. Natürliche Farben. Günstiger Preis. Eins, zwei, drei Bilder mehr. Agfa Maxi, drei Bilder mehr. Ab sofort bei Ihrem Fotohändler. In Kiel, Bad Segeberg, Bad Schwartau und Preetz bei Fotoprim. In Eckernförde und Kiel-Wiek bei Foto Schattke. Und in Hamburg in allen Tom-Märkten. Agfa Maxi, der neue Film von Agfa. Es ist genau 15.30 Uhr, hier ist Radio Schleswig-Holstein mit Verkehr und Wetter. In Schleswig-Holstein liegen keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Auch die Staus auf der R1 haben sich aufgelöst. Und nun? Ja, also ich kann nur sagen, dass die Schüler wirklich ein großes Glück gehabt haben, denn ein besseres Wetter wie zurzeit kann man sich wirklich nicht für die Ferien wünschen. Es bleibt auch weiterhin sonnig, warm und trocken. Heute haben wir Temperaturen von 24 bis 29 Grad. Bei Seewind, naja, da liegen die Temperaturen 20 bis 23 Grad. Die Winde für die Segler und Surfer wehen mit Stärken zwischen 3 und 4. An der Ostsee haben wir umlaufende Winde, an der Nordsee haben wir umlaufende Winde und an der Ostsee westliche bis nordwestliche Winde. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Morgen sowie am Donnerstag bleibt es weiterhin sonnig, warm und trocken. An der Westküste ist morgen zunächst erst ein wenig Nebel, aber der verzieht sich ganz schnell und es wird wieder richtig schön warm, Joachim. Das freut mich. Hier ist Radio Schleswig-Holstein und das war Sandra. Der nächste Song ist von den Jets, heißt Crush on You und wird ein Hit. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Das heißt, sowas Ähnliches habe ich ja schon getan. Ich habe nämlich in meinem schwarzen Auto 1 Pfund Käse liegen lassen und das kommt ja wohl so ungefähr aufs Gleiche raus. Die Jets waren das mit Crush on You. Es ist 3:45, hier ist Radio Schleswig-Holstein. Radio in einer Klasse für sich. Ich hab's satt! Was hast du? Sat 1? 3 satt? Oder etwa TV satt? Jetzt wird's technisch ganz kompliziert. Recht hat er, unser Ministerpräsident. Einschalten, heute Abend 21 bis 22 Uhr, RSH Extra zum Thema Medien. Das war George McRae und Rock Your Baby. Hier ist Radio Schleswig-Holstein, die einzige Station, die zählt. In der nächsten Stunde hören Sie Prince, Blondie, Bananarama, die Bangles, Madonna und nun Level 42. Gerne hier. Seeninseln, Meer und Strand. Der Wind oft über Stärke 4. Dein Land ist Schleswig-Holstein. Zwischen Nordsee und Ostsee. Hier kann Alltag Urlaub sein. Mit dem richtigen Dreh. Neue Töne für den Norden. Radio Schleswig-Holstein. RSH macht Laune pausenlos. Das Musikpaket ist riesengroß. Auf UKW, da sind wir prima drauf. Der Norden dreht auf, der Norden dreht auf. Komm nach Aufmaltorf, dreh auf. Neue Töne für den Norden. Radio Schleswig-Holstein. Vier Minuten vor vier, der RSH-Report mit Jörg Wilhelmi. Zunächst zum Wetter. Es bleibt warm und sonnig. Die Tagestemperaturen pendeln zwischen... Hier ist der Bericht für Radio Schleswig-Holstein, direkt vom Center Court in Wimbledon. Das war der RSH-Report. Das Neueste aus aller Welt, wie immer um 5 Uhr. Die Sonne geht auf bei Japan Motor Kiel in der Eckernförder Straße. Hier können Sie Ihren Honda Probe fahren. Honda bei Japan Motor Kiel. Alle Neuwagen ab Lager. Japan Motor Kiel, der Exklusivvertragshändler für Honda Pkw in Kiel und Umgebung. Japan Motor Kiel in der Eckernförder Straße. Ihr starker Partner im Norden. Es ist eine Minute nach 4 und hier sind die neuesten Radio Schleswig-Holstein-Temperaturen. List bleibt auf 17 Grad, Schleswig runter von 26 auf 21 Grad, Kiel bleibt auf 28 Grad, Neumünster rauf von 29 auf 30 Grad, Lübeck rauf von 28 auf 29 Grad und Hamburg rauf von 28 auf 29 Grad. RSH, RSH, RSH Vorfahrt. Radio Schleswig-Holstein. Hier ist Joachim Steinhöfel. Prince und seine neue Single Mountains waren das. Und hier ist Radio Schleswig-Holstein die einzige Station, die zählt. Hier ist Radio Schleswig-Holstein. Es ist 16 Minuten nach 4 und hier sind die Radio Schleswig-Holstein Fernseh-Tagestipps. Dienstag ist für den hartgesottenen Fan Dallas-Tag. Auch wenn die Ölpreise weltweit nicht mehr das sind, was sie einmal waren. In Dallas hat JR das Kommando und ich hoffe, dass daran auch Cliff Barnes, der Flegel, nichts ändern kann. Heute besonders attraktiv, Donna Krebs wird von einem Stier gerannt. Wenn das kein Grund ist, um 21.45 Uhr das erste einzuschalten. Etwas früher, um 6:45 bereits, können die glücklichen Besitzer eines Kabelanschlusses den englischen Klassiker mit Schirm, Charme und Melone sehen. Sat 1 wird mit den beiden Hauptdarstellern Patrick McNee und Diana Rigg genau eine Stunde, um herauszufinden, dass im Teich eines schottischen Schlosses eine unterirdische Kommandostation verborgen ist. Das schottische Schloss um 18.45 Uhr auf Sat 1. Und schließlich gibt es noch den guten Schweig. Genauer gesagt, Schweigs Flegeljahre. Der tollpatschige, bauernschlaue Sohn eines Schlachters wird von Peter Alexander verkörpert. Der Arme wird einberufen und zeigt allen Bundeswehrneulingen, wie man sich durch die Tücken der Wehrdienstzeit schmuggelt. 20.15 Uhr im ZDF. Ein Rotarsch-Pflichtprogramm. Bananarama haben einen riesigen Sprung in den Charts gemacht, von 65 auf 9. Da wird selbst Carl Lewis blass. Die Gruppe Blondie war ein unvergleichbarer Lebensmutspender, ein einzigartiger Zeitgeistkommentator, Balsam für die gestresste Seele. Der Traum der Männerfantasien, die Sängerin Debbie Harry wird heute 40. Alles Gute, Baby. Also, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Frag mal, was ich zur Versetzung kriege. Ich weiß nicht. Macht Musik. Eine Gitarre? Viel besser. Macht doch jede Menge Grafik in Farben. Ein Malkasten. Quatsch. Programmieren kannst du auch damit lernen. Mensch, ein Commodore 64. Genau. Stark, was auf dem alles läuft. Weiß ich. Haufenweise Superprogramme. Mensch, du kriegst einen Commodore 64 und ich muss an die Adria. Der Commodore 64. Der meistgekaufte Heimcomputer. Wir alle lieben die Schönheit unserer Natur. Wir alle müssen helfen, sie zu erhalten. Agfa Maxi, der neue Film von Agfa. Es ist genau 16.30 Uhr, hier ist Radio Schleswig-Holstein mit Verkehr. Auf Schleswig-Holsteins Straßen ist überall freie Fahrt. Uns liegen keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Und nun das Wetter mit Uta Dunz. Ja, hallo Joachim. In den letzten 5 Jahren hat es nicht so einen schönen Juni gegeben wie dieses Jahr. Und auch der Juli hat die besten Chancen, wieder unheimlich toll zu werden. Und zwar ist es sonnig, warm und trocken mit Temperaturen von 24 bis 29 Grad, im Seewindbereich 20 bis 23 Grad. Heute Nacht sinken die Werte auf 12 bis bis 16 Grad herab. Die Winde für die Segler und Surfer wehen mit Stärken zwischen 3 und 4. An der Nordsee haben wir umlaufende Winde, an der Ostsee westliche bis nordwestliche Winde. Auch morgen wird das Wetter wieder schön. An der Westküste haben wir zunächst einmal Nebel, aber der geht ganz schnell vorüber. Und wenn wir mal neugierig sein wollen, was so in den anderen Erdteilen los ist, haben wir hier auch etwas. In Neu-Delhi ist es wolkig mit Temperaturen um 31 Grad. In Tokio regnet es mit Temperaturen bei 21 Grad. In Peking ist es bedeckt, dort haben wir 26 Grad. In San Francisco ist es wolkenlos mit 12 Grad. Und New York ist heiter mit 20 Grad, also weniger als bei uns. Hier ist es wärmer, Joachim. Das mag sein, aber ich kann mir jetzt schon den Grund dafür denken, warum es in Tokio regnet. Da kann man Radio Schleswig-Holstein nicht empfangen. Das ist natürlich eine gute Begründung. Hier ist Radio Schleswig-Holstein mit Joachim Steinhöfel, die einzige Station, die zählt. Und hier ist True Blue von Madonnas neuer LP. Schade, dass sie schon verheiratet ist. Das war ein Song von Madonnas neuer LP True Blue. Es ist gleich 16 Minuten vor 4 und hier ist Radio Schleswig-Holstein. Radio in einer Klasse für sich. Hier ist Radio Schleswig-Holstein und wir haben eine aktuelle Verkehrsmeldung für Sie. Auf der Landstraße 50 in Schönkirchen im Kreis Plön gibt es erhebliche Behinderungen wegen einer Baustelle. Die Polizei rät, auf die Bundesstraße 502 auszuweichen. Na Ute, da kannst du ja froh sein, dass du jetzt neben mir im Studio sitzt und gleich 2 Stunden Sendung hier bei uns machst. Das ist ja sicher besser, als bei dieser Hitze im Stau zu stehen. Du sagst es, ich bin froh, dass ich das Funkhaus heil erreicht habe. Vier Minuten vor 4, hier ist Radio Schleswig-Holstein mit dem RSH-Report und Uwe Arkuzewski. Zum Wetter, es bleibt noch sehr warm.